Halleluja. Gebt mal Jesus die Ehre. Setzt euch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Das glaube ich wirklich absolut von ganzem Herzen. Das ist so. Wir haben wirklich das auch stark erlebt jetzt am letzten Wochenende. Danke für alle eure Gebete, auch für St. Pölten, für Österreich. Wir hatten wirklich eine starke Zeit dort in St. Pölten. Gefüllt, der Raum mit inklusive Overflow, prall gefüllt mit hungrigen Söhnen und Töchtern Gottes. Starke Wunder sind passiert, wirklich. Bei einer Frau hat sich ein Buckel sichtbar aufgelöst. Die hat den Buckel gehabt, hat sich sichtbar aufgelöst. Halleluja. Eine jüngere Frau hatte Skoliose an der unteren Wirbelsäule. Gott hat die Skoliose begradigt. Eine Krankenschwester hat die Wirbelsäule gecheckt und hat gesagt, es ist nichts mehr davon festzustellen von der Skoliose. Halleluja. Schwerhöriges Ohr geöffnet. Ein junges Mädchen, das sich die Bänder gerissen hatte, nicht mehr richtig laufen und ohne Schmerzen und auch nicht springen konnte, komplett geheilt. Also wirklich starke Sachen passiert. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus, für alle deine Wunder und insbesondere auch für die Ausgießung wirklich der Vaterliebe Gottes. Das war wirklich megamäßig. Und gerade was Monika gerade gesagt hat, haben wir wirklich sehr stark erlebt. Gott hat wirklich jeden Einzelnen ganz, ganz stark und tief berührt und Leute haben wirklich geweint und hatten einfach ganz starke Begegnungen mit der Liebe Gottes. Aber was mich besonders beeindruckt hat, war tatsächlich, wie Gott den Kindern gedient hat. Ja, das war wirklich außergewöhnlich, das habe ich so noch nie gesehen. Wirklich mehrere Kinder, denen ich einfach nur kurz die Hand aufgelegt habe, die Liebe Gottes freigesetzt und bumm, lagen sie auf dem Rücken. Also nicht Kinder, die waren teilweise Kinder, die zum ersten Mal überhaupt da waren. Ja? Also die haben das nicht gefaked oder irgendwie, verstehst du, auch nicht mir zuliebe oder irgendwas. Ja? Sondern die haben einfach, sind umgefallen und dann lagen sie da teilweise eine halbe Stunde lang mit offenen Augen nach oben geschaut, Tränen runtergelaufen. Und ich dachte, wow, was passiert da? Ja? Und dann habe ich eins der Mädchen, 10 Jahre alt, ne, habe ich hinterher erfahren, war zum ersten Mal da. Irgendwann, ich weiß nicht, war es eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde später, hat sie sich irgendwann wieder aufgesetzt und hat immer noch Tränen in den Augen gehabt. Und dann bin ich so zu ihr hingegangen, weil mich hat es einfach interessiert, was sie erlebt hat. Ja, weil so ein Kind liegt ja nicht einfach eine halbe, dreiviertel Stunde da am Boden und schaut nach oben und weint, wenn nichts passiert. Ja. Und dann habe ich sie gefragt und habe gesagt, kannst du mir sagen, was du erlebt hast? Und dann sind ja schon wieder die Tränen in die Augen gekommen und dann hat sie nur gesagt, er ist gekommen. Das ist der Hammer, das ist der Hammer, ja. Am nächsten Tag, das gleiche Mädchen, am nächsten Tag war Zeugnisrunde am Sonntag und da kam sie wieder nach vorne und ich wollte sie interviewen, was sie erlebt hat. Sie konnte kein Wort sagen, sie hat nur geweint. Sie fing an zu weinen, sobald ich das Mikrofon hingehalten habe, fing sie an zu weinen. Ja. Sie konnte gar nichts sagen. Sie hat sich wieder an die Begegnung erinnert, sie hat nur geweint. Anderes Mädchen, ganz ähnlich, kleiner Junge, auch total unter Kraft Gottes gelegen, mit Tränen in den Augen. Also es war Hammer, wirklich, was Gott tut. Ja. Amen. Also, Halleluja. Wenn du Kinder hast, ich sag dir, glaube Gott dafür, dass sie unter die Herrlichkeit Gottes kommen und dass sie wirklich erleben, Halleluja, dass Jesus real ist und dass Jesus lebt. Das vergessen sie nie. Amen. Das vergessen sie nie. Also vielen Dank für eure Gebete. Gott ist am Wirken. Der geistliche Pegel steigt immer mehr überall hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in anderen Ländern, auch wo du herkommst. Vielleicht, wenn du aus einem anderen Land kommst, vielleicht englischsprachig bist, hier Glory Life Schüler bist, auch in deinem Land wirkt Gott und ist dabei, Neues zu tun. Und wir wollen heute Abend wirklich anlässlich dessen, auch was Gott tut, wollen wir ein neues Thema starten. Also ich will ein neues Thema starten heute Abend. Irina wird nochmal prophetische Aktivierung auch machen, nicht heute Abend, aber das nächste Mal, wenn sie dran ist. Aber ich werde ein neues Thema starten mit dem heutigen Abend und zwar das Thema unter dem Oberbegriff Erweckung. Okay? Erweckung. Sag mal Erweckung. Erweckung. Okay. Erweckung. Zunächst mal zum Begriff Erweckung, weil wenn du 1-2 Jahre in christlichen Kreisen unterwegs bist, dann hast du mit Sicherheit mehr als einmal den Begriff Erweckung gehört. Aber oft ist nicht so ganz klar, was unter Erweckung eigentlich verstanden wird und was Erweckung eigentlich ist. Und deswegen einfach so ein bisschen zum Hintergrund. Der Begriff Erweckung kommt ja so nicht in der Bibel vor. Also den Begriff Erweckung gibt es so nicht in der Bibel. Aber es gibt Formulierungen in der Bibel, die ein Stück weit auf das hinweisen, was sich dann kirchengeschichtlich als Erweckung, als diesen Begriff Erweckung herausgestellt hat, ja, oder herauskristallisiert hat, so muss man sagen. Ich gebe dir drei Bibelstellen zum Anfang. Epheser 5, Vers 14 ist die erste. Da heißt es, alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. Das heißt, werde sichtbar, nimm deinen Platz ein, ja. Und der Christus wird dir aufleuchten, heißt es da. Ja. Manche haben übersetzt, und der Christus wird dir heimleuchten. Nein, das ist nein, der Christus wird dir aufleuchten. Das heißt mit anderen Worten, Paulus fordert die Epheser auf, wach zu sein im Geist. Weil wenn sie wach sind im Geist, dann sind sie im Licht und dann kann Christus sie erleuchten und durch sie leuchten. Amen. Römer 13, Vers 11. Bis 12, nochmal eine ähnliche Bibelstelle, da heißt es, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Amen. Amen. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Ja, letztendlich wird mit dem Begriff Erweckung ein Stück weit das beschrieben, was einfach in dem Wort steckt, nämlich etwas wird zum Leben erweckt, was vorher tot war oder geschlafen hat. Wenn es um Tod geht, dann kann ich dir die Stelle Offenbarung 3, Vers 1 bis 2 empfehlen. Da heißt es nämlich Folgendes an die Gemeinde in Sardes. Da sagt Jesus zur Gemeinde in Sardes, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Damit meint er geistlich tot. Auch heute gibt es Kirchengemeinden, die haben den Namen von Jesus, den Namen des Kreuzes über ihn hängt in ihrem Saal, das Dogma ist das richtige Dogma. Sie haben den Namen, dass sie leben, aber sie sind geistlich tot. Und deswegen sagt Jesus zur Gemeinde in Sardes, wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Also mit anderen Worten, Erweckung beschreibt ein Geschehen, wo etwas, was geistlich schlief oder geistlich tot war, auferweckt wird sozusagen oder aufwacht zu neuem Leben. Amen. Einfach zur Begrifflichkeit. Okay? Jetzt, kirchenhistorisch und überhaupt auch theologisch, wird der Begriff letztendlich auf zwei verschiedenen Ebenen gebraucht. Für zwei verschiedene, letztendlich ist es immer das gleiche Geschehen, aber auf zwei verschiedenen Ebenen wird dieser Begriff gebraucht. Sowohl kirchenhistorisch als auch theologisch. Und zwar zum einen wird der Begriff gerne gebraucht für eine Einzelperson oder eine Gruppe von Menschen, der plötzlich die Gegenwart Gottes bewusst wird, ja, die plötzlich die Realität Gottes erlebt, davon überwältigt wird ein Stück weit und sich wie nie zuvor bewusst wird, was noch in ihrem Herzen eigentlich so alles drin ist. Und damit sozusagen auch ein Stück weit einen heilsamen Schock erlebt. Amen. Aber dann eben auch Buße, Umkehr, Reinigung und Bitte um Vergebung nach 1. Johannes 1, Vers 9 und damit eben auch, dass ihr vergeben wird und dass sie gereinigt wird und damit verändert wird und transformiert wird und am Ende steht, dass diese Person oder diese Gruppe die Liebe Gottes des Vaters in so überwältigender Weise erlebt, wie sie es nie zuvor erlebt hat. Amen, das ist das Ergebnis. Okay, das heißt, das Ergebnis am Ende ist letztendlich das Leben in einer neuen Dimension der Liebe zu Gott und der Entschiedenheit auch, Gott zu glauben und Gott zu dienen. Amen. Also, wenn ich jetzt zurückblicke auf das, was wir die letzten Wochen, also ich seit Ende Juli persönlich erlebt habe und dann auch viele andere nach mir und mit mir erlebt haben, dann kann ich schon sagen, also ich jedenfalls für mich, ich kann immer nur für mich sprechen, aber ich kann sagen, das habe ich ein Stück weit erlebt, definitiv. Ja, ja, wirklich ein neues Bewusstsein der Gegenwart Gottes, der Liebe Gottes, das Transformation bewirkt, das tiefer geht, als es je zuvor gegangen ist, das auch Dinge an die Oberfläche bringt, ans Licht bringt, das auch Buße bewirkt, das Vergebung bewirkt, das Reinigung bewirkt, das einfach am Ende des Tages ein Überwältigtsein von der Liebe des Vaters bewirkt und eine Entschiedenheit auch bewirkt, Gott zu glauben und in der Liebe des Vaters zu leben. Amen. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber einige von euch sind ja die letzten Wochen, die meisten von euch wahrscheinlich, zumindest die live hier dabei sind, sind die letzten Wochen ja mit dabei gewesen oder haben auch Dinge erlebt. Wer von euch kann sagen, dass es in die Richtung ging, was er oder sie persönlich erlebt hat, ein Stück weit? Ja? Okay, sicher nicht bei allen in gleicher Weise, aber doch bei vielen. Ja? Halleluja. Okay. Natürlich ist es jetzt in meinem Fall oder wahrscheinlich auch in deinem Fall nicht unbedingt das erste Mal in deinem Leben, dass du so etwas in diese Richtung erlebt hast oder erlebst. Aber ich zumindest kann persönlich von mir sagen, dass ich es noch nie so tiefgehend und so nachhaltig und so dauerhaft und so kontinuierlich fortlaufend erlebt habe, wie gerade wirklich jetzt in den letzten Wochen. Das kann ich so sagen. Okay? Also das ist die eine Ebene dessen, was man Erweckung kirchengeschichtlich oder auch theologisch nennt. Eine Person oder eine Gruppe von Personen wird sich in einer neuen Dimension Gottes bewusst, erlebt seine Liebe, wird konfrontiert auch mit seiner Liebe und damit auch am Ende des Tages gereinigt, durchspült und am Ende wirklich mit der Liebe des Vaters erfüllt wie nie zuvor. Okay? Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene, die auch auf der Erweckung passiert, sozusagen, so muss man sagen, die zweite Ebene auf der Erweckung passiert, ist, dass nicht nur eine Einzelperson oder eine kleinere Gruppe, sondern tatsächlich eine so signifikante Gruppe von Menschen dieses Erlebnis hat und es sich so stark und so schnell ausbreitet, einfach dieses Erleben von Überführung, von Reinigung, von Befreiung hin zu einem neuen Leben in noch brennenderer Liebe, ja, dass letztendlich so viele Menschen davon erfasst werden, dass es am Ende des Tages Auswirkungen auf ganze Regionen und ganze Nationen hat, was das geistliche Klima angeht. Amen. Wie viele von euch wollen das erleben? Noch mehr. Halleluja. Sodass also das geistliche Klima in einer Gesellschaft sich insgesamt ändert in Richtung Gottesfurcht, in Richtung Glaube, in Richtung auch dann konkret Zunahme von Gottesdienstbesuch, gemeindlicher Aktivität, christlichen Aktivitäten. Einfach eine Zunahme des Einflusses des Geistes Gottes auf ganze Landstriche, Nationen, je nachdem, wie breit das Ganze geht, spürbar wird. Amen. Halleluja. In vielen Fällen ist es so, kirchenhistorisch, in vielen Fällen ist es so, dass sich aus der ersten Ebene die zweite Ebene entwickelt. Oder man könnte auch so sagen, die zweite Ebene, also die Ebene des gesamtgesellschaftlichen Wandels, wird es nie geben ohne die erste Ebene. Ohne dass Einzelpersonen erfasst werden. Und manchmal beginnt es mit einer Person tatsächlich. Das kannst du kirchenhistorisch nachweisen. Und ich werde dir gleich ein Beispiel vorlesen, eine Lebensgeschichte vorlesen, wo tatsächlich... Zumindest sieht es so aus. Natürlich werden immer auch mehrere Personen dann relativ schnell berührt, aber es sieht so aus, wie wenn eine ganze Erweckungsbewegung mit einer Einzelperson beginnt, die in dieser mächtigen Weise berührt wird. Natürlich bleibt sie nicht lange alleine, ist klar, sonst wird es keine breite Bewegung geben. Aber es beginnt mit dieser persönlichen Berührung und geht dann weiter. Das heißt, wir sollten für beide Ebenen unseren Glauben einsetzen. Amen. Wir brauchen das eine wie das andere. Und wenn wir das eine erleben, wenn wir es persönlich erleben, dann sollten wir Gott glauben, dass es bei uns persönlich noch stärker und noch tiefer tut und dann auch in die Breite noch viel mehr Menschen davon erfasst werden. Bis irgendwann mal wumm, einfach durch den ganzen Leib Christi das durchgeht. Es gibt kirchenhistorische Beispiele, ich habe es jetzt wieder gelesen, vielleicht das nächste Mal lese ich da ein bisschen was davon vor. Erweckung in Wales, da war es tatsächlich, da gab es einen Moment, wo es wirklich praktisch keine Kirche mehr gab in ganzen Städten, in ganzen Orten, in der ganzen Region, keine Kirche mehr gab, die nicht erfasst war. Da war völlig egal, welche Denomination, egal wo du hingegangen bist, in jeder Kirche war Erweckung. Amen. Halleluja. Das wollen wir sehen. Amen. Dann gibt es natürlich auch Erweckungen, wo es eben nur ein Teil des Leibes Christi erfasst hat. Nicht nur eine Gemeinde, aber trotzdem nur ein Teil des Leibes Christi erfasst hat. Und trotzdem hat es schon gewaltige Auswirkungen. Also die Reichweite ist unterschiedlich und unterschiedlich breit, aber das Phänomen ist immer das Gleiche. Der Heilige Geist kommt, überführt, zerbricht, bringt den Stolz runter und dann kommt Vergebung, Reinigung und neues Erleben der Liebe Gottes. Amen. Okay, ich will euch einfach ein Beispiel heute Abend ein bisschen vorlesen und zwar aus den Erinnerungen von Charles Finney. Wer von euch hat schon mal von Charles Finney gehört? Ja, die meisten. Inzwischen wissen wir aus der Kirchengeschichte, wissen wir, dass Charles Finney eines der wesentlichen Instrumente war, durch das die zweite große Erweckung in den USA ausgelöst wurde. Ja, also ohne Charles Finney wäre die zweite große Erweckung definitiv so, ich weiß nicht, ob sie ausgebrochen wäre, vielleicht schon auch, aber sicher nicht in dieser Dimension und auch nicht in dieser Nachhaltigkeit, weil er hat ja viele Jahrzehnte immer wieder neue Erweckungsbewegungen angestoßen auch. Aber er war ursprünglich ein absolut ungläubiger Rechtsanwalt. Ja. Also bis zu seinem etwa 30. Lebensjahr, glaube ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber oder Anfang 30 irgendwie so, war er nicht so, wie er später war. Nicht so, nicht heiß für Jesus. Aber der Heilige Geist hat Erweckung bei ihm bewirkt. Das könnte man jetzt Erweckung nennen. Und ich lese dir einfach ein paar Auszüge vor von seinem eigenen Bericht, den er selber aufgeschrieben hat, von seiner, was er nennt, Bekehrung. Ja, so nennt er. Nennt das und es war sicherlich auch so. Ja. Und dann auch von seiner Geistestaufe. Ja. Er schreibt hier, an einem Sonntagabend im Herbst 1824, interessant, jetzt sind wir im Herbst 2024, genau 200 Jahre später, ja, nur nebenbei. An einem Sonntagabend im Herbst 1824 beschloss ich endlich, ernst zu machen, um mit Gott ins Reine zu kommen. Das heißt, er wusste, was steht an, aber er hat es immer weggeschoben. Er hat das Thema Gott immer weggeschoben. Da schon die Bürogeschäfte viel Zeit erforderten, nahm ich mir vor, geflissentlich alles zu vermeiden, was meine Aufmerksamkeit irgendwie ablenken könnte und war bestrebt, mich ausschließlich mit dem Heil meiner Seele zu beschäftigen. Diesen Vorsatz führte ich so konsequent wie möglich durch. Du merkst auch schon, an wie er schreibt, typischer Rechtsanwalt. Ja? So konsequent wie möglich durch. Zwar musste ich in den nächsten Tagen viel im Büro sein, aber ich war durch Gottes Gnade meist ungestört und fand reichlich Zeit, in der Bibel zu lesen und zu beten. Bei dieser Gelegenheit kam ich vielem auf die Spur, wovon ich bisher keine Ahnung gehabt hatte. Zum Beispiel hatte ich mich für völlig frei von Menschenfurcht gehalten und mir eingebildet, es sei mir höchst gleichgültig, was die Leute von mir denken oder sagen mochten. Nun entdeckte ich zu meinem Erstaunen, dass mir der Gedanke, es möchte jemand meinen Seelenzustand erraten, sehr unangenehm war. Wollte ich beten, so verstopfte ich vorher das Schlüsselloch und sprach nur im Flüsterton, damit ja niemand etwas davon merken würde. Früher hatte ich die Bibel offen auf meinem Tisch liegen und es war mir gar nicht eingefallen, mich zu schämen, wenn man mich darin lesen sah. Seit ich mich aber ernstlich mit meinem Seelenheil beschäftigte, versteckte ich die Heilige Schrift eilends unter meinen anderen Büchern, sobald ich jemand kommen hörte. Montag und Dienstag kam mir meine Verdammungswürdigkeit mehr und mehr zum Bewusstsein. Also er hat mehr und mehr gemerkt, hey, das stimmt irgendwas nicht. Aber zugleich schien mein Herz immer härter zu werden. Ich konnte weder weinen noch beten und doch fühlte ich mitunter das Bedürfnis, meinem Jammer durch lautes Rufen zu Gott Luft zu machen. Nur die Furcht, die Aufmerksamkeit anderer auf meinen Seelenzustand zu lenken, hielt mich davon ab. Dienstagabend war ich völlig erschöpft und in der Nacht überkam ich plötzlich die Angst, ich müsse sterben und sei doch nicht bereit, vor Gottes Richterstuhl zu treten. Nur mit Mühe gelang es mir, mich so weit zu beruhigen, dass ich im Bett bleiben konnte, bis es endlich Tag wurde. Und dann beschreibt er bis zu einem bestimmten Punkt, sagt er dann, im Norden des Städtchens lag auf einem Hügel ein Wäldchen, in dem ich bei schönem Wetter fast täglich spazieren ging. Dahin lenkte ich jetzt meine Schritte, anstatt, wie ich beabsichtigt hatte, ins Büro zu gehen. Denn ich fühlte ein dringendes Bedürfnis, allein zu sein, fern von den Augen und Ohren der Menschen, um mein Herz ungestört vor Gott ausschütten zu können. Aber wieder regte sich mein Stolz. Während ich den Hügel hinaufstieg, kam mir der Gedanke, es könnte mich jemand sehen und meine Absicht erraten. Hastig bog ich daher vom Weg ab und schlich scheu die Hecken entlang, bis ich an einen Pfad kam, der quer durch den Wald führte und nur selten betreten wurde. Nach einem viertelstündigen Marsch kam ich an den entgegengesetzten Abhang des Hügels, wo mir ein paar übereinander gestürzte Bäume ein sicheres Versteck zu bilden schienen. Ich kroch hinein, warf mich auf die Knie und wollte beten. Aber obwohl ich mir unterwegs fest vorgenommen hatte, nicht wieder hinunterzugehen, bis ich Gott wirklich mein Herz gegeben habe, brachte ich kein Wort über die Lippen. Mein Herz war wie erstorben. Versuchte ich dennoch eine Bitte zu stammeln, so klang sie hohl und nichtssagend. Und sobald der Wind nur ein wenig die Blätter bewegte, hielt ich erschrocken inne, um nachzusehen, ob nicht etwa jemand in der Nähe sei, der mich hören könnte. Noch war ich zu keinem Entschluss gekommen, da glaubte ich, wieder ein Geräusch zu hören und stand hastig auf, um nachzusehen, ob jemand in der Nähe sei. In demselben Augenblick, jetzt kommt die Überführung, in demselben Augenblick wurde mir klar, dass mein Stolz das Hindernis war, das mich nicht zum Frieden kommen ließ. Da überkam mich plötzlich ein so überwältigendes Gefühl von der Verkehrtheit meines Herzens beim Gedanken, dass ich mich schämte, von einem meiner Mitmenschen auf den Knien überrascht zu werden, dass ich mit lauter Stimme ausrief, also nach seiner theologischen Erkenntnis natürlich, wie ein so abscheulicher Sünder wie ich, der ich nicht wert bin, meine Augen zu dem heiligen Gott zu erheben, schämt sich noch beim Gedanken, es könnte ihn ein anderer, ebenso fluchwürdiger Sünder auf den Knien liegen sehen, um Gott seiner schweren Schuld wegen um Verzeihung zu bitten. Nein, ich gehe nicht von hier fort und sollten mich auch alle Menschen der Welt und alle Teufel der Hölle umgeben. Mein Stolz erschien mir so schrecklich, dass ich wie gebrochen vor meinem Gott niedersank. Also jetzt kommt der Moment des Zerbruchs. Ja. Alsbald, also in dem Moment, wo er vor Gott niedersank im Zerbruch, alsbald fiel mir wie ein Lichtstrahl das Wort ins Herz. Dann werdet ihr mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Ich erfasste die Verheißung sofort mit meinem innersten Wesen als mir geltend. Ja. Das heißt, jetzt kann das Licht Gottes in sein Herz kommen. Und erfuhr zum ersten Mal in meinem Leben, was Glauben heißt. Hatte ich längst nicht mehr an der Echtheit der Bibel gezweifelt, so war mein Glaube doch ein bloßes Fürwahrhalten gewesen, nicht aber ein rückhaltloses Vertrauen. Jetzt war mir die Treue Gottes unumstößlich gewiss. Eher hätte ich daran zweifeln können, dass ich lebte, als an der Wahrhaftigkeit Gottes. Obwohl ich mich nicht erinnerte, dass das Wort, das mir plötzlich in den Sinn gekommen war, je gelesen zu haben, war mir sofort klar, dass es eine Stelle aus der Heiligen Schrift sei und dass mir Gott selbst die Verheißung ins Herz gegeben hatte. Mich mit aller Macht daran festklammernd, wie sich der Ertrinkende an einen Strohhalm festhält, rief ich aus, Herr, ich nehme dich beim Wort. Du weißt, dass ich dich jetzt von ganzem Herzen suche und dass ich hierher gekommen bin, um dich anzurufen und du hast verheißen, mich zu erhören. Dabei war die Frage, ob ich noch am selben Tag sofort mein Gelübde halten könne, für mich gelöst. Also, dass er so lange bleibt, bis er durchgebrochen ist. Immer wieder tönt es in meinem Innern, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werdet ihr mich finden. Und in dem Bewusstsein, dass ich die Bedingung zur Stunde erfüllte, erhielt ich dem Herrn sein Wort vor und sagte ihm, dass er nicht lügen könne. Und deshalb erwarte ich zuversichtlich von ihm, dass er sich von mir finden lassen wird, und zwar jetzt gleich. Daraufhin bekam ich eine Verheißung nach der anderen. Ja, Gott spricht jetzt zu ihm, bald aus dem Alten, bald aus dem Neuen Testament, von denen sich die meisten auf den Herrn Jesus Christus bezogen. Wie köstlich mir diese waren, vermag ich nicht in Worte zu kleiden. Ich erfasste sie nicht mit dem Verstand, sondern sie sanken mir tief ins Herz. Jetzt war sein Verstand gebrochen. Ja? Und ich hielt mich daran fest, wie an die untrüglichen Aussprüche des Gottes der Wahrheit. Okay, dann geht er zurück und als er dann zurückläuft, sagt er, wenn ich mich je bekehre, er war sich immer noch nicht sicher, ob er schon bekehrt ist, ja, aber er sagt, wenn ich mich je bekehre, so werde ich ein Prediger des Evangeliums. Hat er gesagt. Okay, zu Hause angelangt, setzte ich mich zu Tisch, konnte aber nichts essen. Da Herr W. nicht im Büro war, nahm ich meine Geige zur Hand, um ein geistliches Lied zu spielen, wie ich es oft getan hatte. Kaum hatte ich jedoch die ersten Worte gesungen, so brach ich in Tränen aus. Mein Herz war wie Wachs und meine Gemütsstimmung eine derartige, dass ich beim Klang meiner eigenen Stimme tief gerührt und nicht imstande war, die Tränen zurückzuhalten. Nachdem ich mich vergeblich bemüht hatte, meine Gefühle zu beherrschen, legte ich das Instrument weg und hörte auf zu singen. Gegen Abend war das neue Büro eingerichtet und ich zündete mir ein Feuer an, in der Hoffnung, den Rest des Tages ungestört dort verbringen zu können. Sobald es dunkel wurde, wünschte mir mein Prinzipal gute Nacht und ging nach Hause. Das ist um Gehilfe, ja. Ging nach Hause. Ich hatte ihn an die Tür begleitet und hinter ihm zugeschlossen. Noch waren seine Schritte nicht verhallt, da übermannten mich plötzlich meine Gefühle. Jetzt kommt die Taufe. Es war, als zerschmelze mein Herz und ich konnte dem Drang nicht widerstehen, es vor meinem Gott auszuschütten. Wie von einer inneren Macht getrieben, eilte ich ins anstoßende Zimmer und sank auf die Knie. Es war weder Feuer noch Licht in dem betreffenden Raum, dennoch erschien er mir lichterfüllt. Klar und deutlich, von wunderbarem Glanz umstrahlt, stand das Bild Jesu Christi vor meiner Seele, sodass ich ihn von Angesicht zu sehen meinte. Es schien mir, als stehe der Herr wirklich leibhaftig vor mir. Er sagte kein Wort, aber sah mich mit einem Blick an, der mich vor ihm in den Staub warf. Wie gebrochen sank ich zu seinen Füßen nieder und weinte wie ein Kind, indem ich in abgerissenen Worten das Herz vor ihm ausschüttete. Ich hatte den Eindruck, als benetze ich seine Füße mit Tränen und doch kann ich mich nicht erinnern, ihn berührt zu haben. Wie lange ich so in Beugung und Anbetung vor ihm auf den Knien lag, weiß ich nicht. Jedenfalls war das Holz, das ich aufs Feuer gelegt hatte, beinahe verglüht, als ich ins Büro zurückkehrte. Soeben war ich im Begriff, mir einen Stuhl zu holen, um mich an den Kamin zu setzen. Da strömte plötzlich der Geist Gottes auf mich nieder und überflutete mich ganz und gar. Geist, Seele und Leib, ohne dass ich je von einer Geistestaufe gehört, geschweige denn eine solche für mich erwartet oder erfleht hatte. Es war mir, als stehe ich unter dem Einfluss eines elektrischen Stromes, der mir durch und durch ging. Liebeswelle auf Liebeswelle schien sich über mich zu ergießen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es war wie ein Lebenshauch von oben und ich fühlte mich wie von unsichtbaren Schwingen hin und her bewegt. Die wunderbare Liebe, die sich in mein Herz ergoss, lässt sich nicht mit Worten schildern. Ich weinte laut vor Freude, ja musste meinen Gefühlen schließlich durch Schreien Ausdruck geben, denn sie drohten mir, das Herz zu zersprengen. Unaufhörlich wogte es über mich hin, bis ich endlich ausrief, wenn es so weitergeht, muss ich sterben. Halt inne, Herr. Und doch fürchtete ich mich nicht im geringsten vor dem Tod. Spätabends kam ein Mitglied des von mir geleiteten Männerchors, um etwas mit mir zu besprechen. Als er mich laut weinend antraf, fragte er bestürzt, was fehlt Ihnen, Herr Finney? Und da ich nicht sogleich antwortete, fügte er hinzu, haben Sie Schmerzen? Mich ermahnend erwiderte ich, nein, nur bin ich so glücklich, dass ich es kaum zu ertragen vermag. Schweigend verließ der Mann das Büro und kehrte nach einigen Minuten mit einem gegenüber wohnenden Kirchenältesten zurück, einem ernsten Christen, den ich selten hatte lachen sehen. Nachdem ich diesem auf seine Frage, was mit mir los sei, meinen Zustand zu erklären versucht hatte, brach er in krampfhaftes Lachen aus und es dauerte eine geraume Weile, ehe er sich wenigstens einigermaßen fassen konnte. Bald darauf kam ein junger Student, mit dem ich besonders befreundet war und dem ich daher rückhaltloser als irgendeinem anderen mein Herz geöffnet hatte. Da ich mit dem Rücken gegen die Tür saß, hatte ich ihn nicht eintreten sehen oder wenigstens kaum beachtet. Erstaunt hörte er einen Augenblick zu, während ich den beiden anderen klarzumachen versuchte, was sich mit mir zugetragen hatte. Dann fiel er plötzlich auf die Knie und rief in größter Seelenangst, betet für mich! Der Gemeindeälteste und das Mitglied des Männerchors knieten neben ihm nieder und flehten für ihn um Gnade. Und nachdem auch ich den Herrn für ihn angerufen hatte, standen wir allesamt auf und meine Besucher entfernten sich stillschweigend. Als ich am nächsten Morgen erwachte, bald war ich eingeschlafen, erwachte jedoch fast ebenso schnell wieder von dem Liebesfeuer, das in meiner Seele brannte. Das wiederholte sich verschiedene Male, bis ich endlich in einen langen, erquickenden Schlummer fiel. Als ich am nächsten Morgen erwachte, schien die Sonne hell in mein Zimmer. Beim Anblick der goldenen Strahlen, die sich durch das Fenster ergossen, wurde mir ganz eigentümlich zumute und ich empfing abermals eine Geistestaufe genau in der gleichen Weise wie abends zuvor. Ich kniete in meinem Bett nieder und weinte laut, völlig überwältigt von der Kraft Gottes, die mich durchströmte. Wie ein leiser Vorwurf klang es aus dem Wehen des Geistes heraus. Willst du noch zweifeln? Kannst du noch zweifeln? Nein, rief ich, ich kann nicht, ich will nicht zweifeln. In dem Augenblick war mir alles klar geworden und es wäre mir tatsächlich unmöglich gewesen, ferner zu zweifeln, dass der Geist Gottes von mir Besitz genommen hatte. Halleluja. Amen. Ein Mensch, ja, danke Jesus, Halleluja. Danke Jesus. Weißt du, ein Mensch, der erlebt hat, genau das, was letztendlich Erweckung ausmacht, Überführung des Heiligen Geistes, Zerbruch der Seele. Und ich sagte, wir brauchen das alle immer wieder. Amen. Weißt du, wann erlebst du, wann kannst du solche Erfahrungen machen? Wann kommst du an den Punkt, wo du solche Erfahrungen machst? Immer dann, wenn du dir bewusst bist oder bewusst wirst, wie sehr du Gott brauchst. Wenn du dir bewusst wirst, weißt du, in dem Fall war es jetzt wirklich wirklich seine Bekehrung, aber selbst wenn du schon bekehrt bist, gibt es einfach Punkte, wo Gott dich wirklich in einen solchen Zerbruch führt, wo dein Herz weich gemacht wird, sodass er wirklich in einer neuen Dimension dich taufen kann mit seiner Liebe. Und das brauchen wir immer wieder. Und letztendlich, wenn du um uns herum schaust, dann stellst du fest, das braucht unser Land so dringend wie nie zuvor. Also es gibt letztendlich zwei Beweggründe, die dich dahin führen können, dass du tatsächlich in eine neue Dimension des Erlebens Gottes kommst, so wie Finny das erlebt hat, dass du in eine neue Dimension des Zerbruchs und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist kommst. Im Grunde genommen gibt es zwei Motivationen, dein eigener Zustand und der Zustand der Menschen um dich herum. Amen. Und ihr Lieben, wenn du in unsere Gesellschaft schaust, dann glaube ich, dann müssten wir eigentlich, weißt du, das Problem ist, als Christen, wir haben uns schon an so vieles gewöhnt. Mir wurde das so bewusst, als ich mal in Büchern gelesen habe von, ich weiß nicht, wer sie von euch kennt, Mutter Basilea Schlink, ja, die Gründerin der Marienschwestern in Darmstadt, eine Frau Gottes, die ganz, ganz viel Buße und Umkehr und so weiter gepredigt hat und sehr schlüsselmäßig gebraucht wurde in den 50er Jahren und in den 60er Jahren und auch noch später, sie wurde sehr alt, ist glaube ich 2001 oder so gestorben und die sehr stark von Gott gebraucht wurde, auch für stellvertretende Buße für den Holocaust und so weiter. Ja, und ich fand es so interessant, wenn du liest, wie sie in den 60er Jahren zum Beispiel schreibt und sagt, so schockierend die Sünde in unserem Land, das ist ja extrem. Leute haben Sex miteinander, obwohl sie nicht verheiratet sind. Und dann diese Blasphemie in Deutschland. Und dann nimmt sie als Beispiel das Musical Jesus Christ Superstar, das damals irgendwann rauskam, Ende der 60er Jahre. Und dann liest du das und dann denkst du, alles, was sie schreibt, ist im Vergleich zu dem, was wir heute sehen, um uns herum harmlos. Also wo sie damals total schockiert war, sagen wir heute schon, naja gut, wenn es nur das wäre. Verstehst du? Und dann habe ich mir mal so vorgestellt und gedacht, wenn du jetzt einen Christen nehmen würdest aus den 50er oder 60er Jahren, der damals mit Jesus, der damals genauso von neuem geboren war wie wir heute, und du würdest ihn versetzen in das Jahr 2024 und er wird sich anschauen, was in unserer Gesellschaft vor sich geht, der wäre so dermaßen, ich glaube, ich weiß nicht, ob der sich so schnell wieder erholen würde von dem Schock, was er sieht. Wirklich von der extremen Verwirrung, von der extremen Sünde jeglicher Art, verstehst du, nicht nur sexueller Art, sondern jeglicher Formen, jeglicher Art. Weißt du, wenn du dir das anschaust, einfach wie sich das entwickelt hat, dann weißt du, stellst dir einfach mal unter der Perspektive vor. Wir haben manchmal den Nachteil, oder uns geht es manchmal so, wir haben uns im Lauf der Jahre dran gewöhnt. Man hat sich an eins nach dem anderen gewöhnt. Man hat sich dran gewöhnt, ja, Blasphemie ist ja normal. Natürlich, jeder darf einfach Gott lächerlich machen und beschmutzen, was er sich öffentlich im Fernsehen oder sonst was, darf Witze über Jesus machen oder sonst irgendwas. Ist völlig normal. Und dann sind wir schockiert, wenn Moslems zum Beispiel dann den Aufstand machen, weil irgendjemand Witze über ihren Propheten macht. Ja? Weil als Christen sind wir das schon so lange gewöhnt, dass das passiert, dass es uns gar nicht mehr schockt in irgendeiner Weise. Ja? Dabei sollte es eigentlich so sein, nicht, dass wir deswegen, weißt du, Gott will nicht, dass wir depressiv werden oder in negativer Weise verzweifelt. Aber ich glaube, was Gott wirklich tun will, er will uns neu, immer wieder neu schocken über den Zustand auch der Menschen und der Gesellschaft um uns herum. Und er will das in positiver Weise fruchtbar machen, dass wir nämlich wirklich anfangen, zu Gott zu rufen und zu Gott, ja, Gott darum zu bitten, dass er seinen Geist ganz neu ausgießt. Weißt du, jede Erweckungsbewegung der Vergangenheit ist letztendlich so gestartet. Ich habe dir jetzt die persönliche Geschichte von Finney vorgelesen. Das nächste Mal, wahrscheinlich wird es heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber das nächste Mal werde ich dir vorlesen, wie ganze Gemeinden erfasst wurden von diesem Bewusstsein, wie Erweckungsbewegungen ausgelöst wurden, einfach weil Leute erschüttert wurden vom Zustand der Menschen um sich herum. Ihr Lieben, ich glaube, wir müssen ganz neu erschüttert werden. Manchmal über unseren eigenen Zustand, das ist wichtig, aber manchmal ist es einfach auch wichtig, dass wir erschüttert werden über den Zustand unserer Gesellschaft um uns herum. Neulich, der Werner Nachtigall war es, der hat so im privaten Gespräch hat er gesagt, ja, also wenn Gott sich unser Land anschaut, dann muss er eigentlich Sodom und Gomorra, über die er das Gericht gebracht hat, wieder ausgraben und sich bei ihnen entschuldigen. So ungefähr. Ja, verstehst du? Man muss es mal wirklich realistisch sehen. Ja? Einfach aus der Perspektive Gottes. Ich habe jetzt gerade die letzten Wochen, habe ich so in meiner durchgehenden Bibellese, war ich stark in den Propheten, oder bin ich immer noch in den Propheten, momentan bei Hesekiel, aber ich bin natürlich die 12 Propheten, Hosea bis Malachi durchgegangen. Und wenn du das liest, ja, wie sie damals dem Volk Israel, viele von ihnen haben ja sich ganz stark darauf konzentriert, dem Volk Israel den Spiegel ihrer Sünden vorzuhalten im Endeffekt. Und wenn du das liest, dann denkst du, ha, genau das Gleiche könnte Gott heute zu unserem Land sagen. Ja? Ein Land, das eigentlich geprägt ist vom christlichen Glauben, das gesegnet ist, weil es geprägt ist vom christlichen Glauben, weil es diese Wurzeln hat, das gesegnet ist viel mehr als viele andere Länder, weil es eben diese Wurzeln hat, aber dass diese Wurzel in allen Bereichen mit Füßen tritt, vergessen hat, sich davon entfernt hat. Und genau das war der Zustand des Volkes Israel damals. Und wenn du liest, was die Propheten damals gesagt haben, dann musst dir bewusst sein, Weißt du, wir leben im neuen Bund, das ist ganz klar. Und es ist nicht Gott, der das Böse und das Üble bringt. Aber wenn wir Gott nicht Raum machen, dann bekommt halt ein anderer Raum. Und das, was im Alten Testament das Gericht Gottes war, ist im neuen Bund letztendlich dann der Raum für den Teufel, der auch Gericht bringt in der Form, dass der Teufel halt wirken kann. Und wir wundern uns, dass die Situation immer unsicherer wird, dass Europa von allen Seiten bedroht wird, dass überall Kriege und Kriegsgerüchte immer mehr auftreten. Wir wundern uns. Eigentlich müssen wir uns wundern, dass es nicht schon viel früher passiert ist. Das ist nur die Gnade Gottes. Das ist nur die Gnade Gottes, dass wir nicht, weißt du, wenn du denkst, meine Güte, Russland zum Beispiel hätte auch schon vor 20 Jahren anders auftreten können. Aber weißt du, Gottes Gnade gibt uns so viel Zeit. China hätte auch schon vor 20 Jahren anders auftreten können, aber Gott gibt uns so viel Zeit in seiner Gnade. Aber, weißt du, irgendwann mal ist das Maß voll, das ist so. Und ich glaube einfach wirklich, es ist an der Zeit, dass wir wieder als Christen uns auch wirklich das zulassen, dass wir geschockt werden auch über manches, was passiert. Nicht um zu verurteilen und nicht um depressiv zu werden und zu sagen, okay, also gut, dann schaffe ich mir gleich mal meinen Vorrat an, weil es wird sowieso alles immer nur schlimmer und ich baue mir meinen Bunker im Garten oder sonst was. Sondern, weißt du, Gott will Veränderung schenken. Aber die einzige Veränderung, die wirklich Veränderung bringt, ist, wenn Menschen in einen göttlichen Zerbruch kommen und in Buße kommen, in Umkehr kommen und neu vom Heiligen Geist gefüllt werden. Amen. Und dafür will Gott seine Gemeinde bereit machen. Es beginnt immer mit der Gemeinde. Ja? Das ist das, was wir nie vergessen dürfen. Erweckung beginnt nicht irgendwo in der Welt. Erweckung beginnt nicht im Bundestag oder irgendwo draußen in der Welt, sondern Erweckung beginnt bei der Gemeinde. Reinigung beginnt bei der Gemeinde. Ja? 1. Petrus 4,17 heißt es, es ist aber die Zeit gekommen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes. Das heißt, die Reinigung und damit dann auch verbunden, ja im Endeffekt die Vertiefung der Erfahrung Gottes, beginnt am Haus Gottes, in der Gemeinde. Also beginnt bei uns. Und ich glaube, deswegen tut Gott auch die letzten Wochen das, was er tut. Weil er beginnt bei uns. Amen. Er beginnt bei uns, um uns bereit zu machen, wirklich für das, was er tun möchte. Also, weil nichts brauchen wir so dringend wie eine neue Berührung Gottes. Amen. Halleluja. Kollektiv. Also, und unsere Gebete bereiten das vor. Das Wirken des Heiligen Geistes an uns bereitet das vor. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, oder beziehungsweise Johannes hat gesagt über Jesus, so muss man sagen, Matthäus 3,11, er hat gesagt, nach mir kommt einer und er wird euch taufen mit Feuer und im Heiligen Geist. Amen. Zuerst kommt das Feuer der Reinigung, das Feuer der Überführung. Johannes 16,8, wenn der Heilige Geist gekommen sein wird, wird er euch überführen, wird er die Welt überführen, wird er die Menschen überführen. Wovon? Von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Amen. Von der Sünde, dass sie mir nicht vertrauen. Das heißt, er wird überführen. Das ist das Feuer des Heiligen Geistes überführt, das Feuer des Heiligen Geistes reinigt. Und wenn das passiert ist, dann kommt der Heilige Geist und tauft uns im Heiligen Geist, in der Liebe des Vaters und wir werden verwandelt. Amen. Und ja, wir haben einiges davon erlebt die letzten Wochen. Ich habe ja ein paar Mal auch in den Ausgießungsabenden gepredigt über diese Taufe im Feuer und die Taufe mit Feuer und im Heiligen Geist. Und wir haben erlebt, wie wirklich Menschen transformiert wurden und werden. Und wir erleben es immer noch. Wir haben es jetzt letztes Wochenende wieder in St. Pölten erlebt. Einfach, wie Gott seinen Geist ausgießt. Ja, aber das letztendlich die Triebkraft dahinter ist unser Dranbleiben, ist unser auch Geschocktbleiben, unser Erkennen, hey, es ist 11:55. Amen. Für uns selber und für unsere Umgebung. Halleluja. Aber wenn wir das erkennen, dann kann Gott Gewaltiges tun. Halleluja. Preis den Herrn. Gott will überführen. Vielleicht lese ich doch noch eine Story vor hier aus Generäle Gottes, aus der ersten großen Erweckung in Amerika. Jonathan Edwards. Wer von euch kennt Jonathan Edwards? Ein großer Theologe auch, muss man sagen. War der zweite Präsident der Universität Princeton. Und gleichzeitig ein gewaltiger Erweckungsmann. Er hat erlebt, wie wirklich ganze Gemeinden ganze Versammlung in einem Moment unter die Überführung des Heiligen Geistes gekommen sind. Und wirklich, ich lese einfach diesen Bericht vor, seine berühmteste Predigt ist seine berühmteste Predigt, obwohl er nicht immer so gepredigt hat, aber seine berühmteste Predigt ist tatsächlich Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Und das ist aber eine Predigt, die er durchdrungen mit Liebe gehalten hat. Also man darf da auch nicht ein falsches Bild haben. Jonathan Edwards war kein Mann der übermäßigen Strenge oder der Härte oder so, sondern er war einfach bewegt, vom Heiligen Geist den Sündern letztendlich vor Augen zu malen, in welch kritischen Zustand sie sich befinden. Weil du kannst ja, jeden Tag kann dein Leben zu Ende sein, ja, und du weißt nicht, wie es ausgeht, wenn du nicht Jesus hast. Ja. Und so hat er gepredigt. Und das heißt hier, als die Gottesdienstbesucher an diesem Vormittag die Kirche betraten, schienen sie eher für eine Modenschau als für eine Erweckung vorbereitet zu sein. Das heißt, es sah nicht nach Erweckung aus. Ein Prediger beschrieb später über diesen Augenblick, als sie den Veranstaltungsort betraten, also wo Edwards dann gepredigt hat, machten die Menschen einen gedankenlosen und nachlässigen Eindruck. Die Menschen legten kaum die übliche Höflichkeit an den Tag. Jonathan Edwards, trug eine Brille mit dicken Gläsern, um seine Predigt lesen zu können und las seine Predigt bewusst mit monotoner Stimme vor, um zu vermeiden, wie George Whitfield dafür kritisiert zu werden, seine Predigt mit fleischlichem Enthusiasmus vorgetragen zu haben. Das haben sie George Whitfield vorgetragen, weil das war ein feuriger Prediger. Ja. Das sind natürlich auch Salbungen. Jonathan Edwards war eher Lehrer vom Typ her. Whitfield war ein absoluter Evangelist. Und das haben sie ihm vorgeworfen, er würde fleischlichen Enthusiasmus. Aber es hat natürlich nicht gestimmt, es war der Heilige Geist. Ja. Aber er hat eben jetzt versucht, es zu vermeiden, indem er bewusst mit monotoner Stimme die Predigt vorgelesen hat. Die Menschen berichteten, dass sein Vortragsstil an diesem Tag angenehm, natürlich und sehr ernsthaft war. Er besaß keine kräftige oder laute Stimme, aber über seinem Auftreten lag ein feierlicher Ernst und er sprach mit großer Deutlichkeit, Klarheit und Präzision. Er machte nur sehr kleine Bewegungen mit Kopf und Händen. Es folgt ein kurzer Ausschnitt aus der Predigt, die er an diesem Tag hielt. Jetzt kommt: Eure Bosheit macht euch so schwer wie Blei und bewirkt, dass ihr mit großer Kraft und Macht hinab in Richtung Hölle gezogen werdet. Die finsteren Wolken des Zornes Gottes hängen bereits jetzt über euren Köpfen, voller schrecklicher Stürme und gewaltigen Donnergrollen. Der Gott, der euch über den Schlund der Hölle hält, ähnlich wie man eine Spinne oder ein abscheuliches Insekt über das Feuer hält, verabscheut euch und er ist aufs Äußerste erzürnt. Sein Zorn über euch brennt wie Feuer. In seinen Augen verdient ihr nichts anderes, als in dieses Feuer geworfen zu werden. Seine Augen sind so rein, dass er es nicht ertragen kann, euch zu erblicken. Ihr seid in seinen Augen 10.000-mal abscheulicher als die schlimmste Schlange in unseren Augen. Ihr habt ihn verhöhnt und beleidigt. Also das spricht er zu diesen gleichgültigen, modebewussten Gottesdienstbesuchern. Ja. Ihr habt ihn verhöhnt und beleidigt, schlimmer als jeder starkköpfige Narr seinen König jemals beleidigen könnte. Und doch ist es allein seine Hand, die euch davor bewahrt, augenblicklich in das Feuer zu fallen. Nicht sonst ist es zuzuschreiben, dass ihr in der vergangenen Nacht nicht in die Hölle gefahren seid, als der Tatsache, dass Gottes Hand euch gehalten hat. Es gibt auch keinen anderen Grund dafür, dass ihr nicht in die Hölle gefahren seid, seit ihr euch in dieses Gotteshaus gesetzt habt, denn ihr beleidigt seine reinen Augen durch euer sündiges und respektloses Verhalten in diesem ehrwürdigen Gottesdienst. Ja, es gibt wirklich keinen anderen Grund, warum ihr in diesem Moment nicht in die Hölle fahrt. O du Sünder, bedenke die tödliche Gefahr, in der du schwebst. Und nun bietet sich dir eine außergewöhnliche Gelegenheit. Ein Tag, an dem Christus die Tür der Gnade weit geöffnet hat und in der Tür steht und mit lauter Stimme die armen Sünder ruft. Viele, die sich vor kurzem noch in derselben schrecklichen Situation befanden, in der du heute bist, befinden sich jetzt in einem Zustand höchsten Glücks und ihre Herzen sind von Liebe zu ihm erfüllt, der sie geliebt und mit seinem Blut ihre Sünden abgewaschen hat. Sie freuen sich über die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wie fürchterlich ist es, an einem Tag wie diesem zurückgelassen zu werden. Noch bevor Jonathan seine Predigt zu Ende gebracht hatte, wurden seine Zuhörer unruhig und fingen an, laut zu schreien. Einer der anwesenden Prediger sagte, im ganzen Gebäude war lautes Jammern und Geschrei zu hören. Was kann ich tun, um errettet zu werden? Oh nein, ich fahre zur Hölle. Oh, was soll ich für Christus tun? Es war, als glaubten sie, der Boden hätte sich geöffnet und sie würden im nächsten Augenblick in den Abgrund hinabgerissen werden. Ein anderer Prediger schreibt, die Anwesenden schienen tief betroffen und gingen auf die Knie, erfüllt von einer erschütterten Erkenntnis ihrer Sünde und der Gefahr, in der sie schwebten. Die qualvollen Schreie und das Weinen waren so laut, dass der Prediger sich mit der Bitte um Ruhe an die Menschen wenden musste, damit er überhaupt noch gehört werden konnte. Er bat die Anwesenden zwar um Ruhe, aber er hatte keine Chance mehr, gehört zu werden. Er konnte diese Predigt nicht zu Ende bringen. Über die folgenden Monate schrieb Edwards an einen Kollegen. Die Monate August und September 1741 waren die bemerkenswertesten des ganzen Jahres, denn es gab offensichtliche Anzeichen von Überführung und Bekehrung von Sündern, sowie große Erneuerung, Neubelebung und Trost für diejenigen, die ihre Sünden bekannten, und dazu außergewöhnliche äußere Anzeichen für all dieses. Es war durchaus häufig, dass ganze Kirchen erfüllt waren von lautem Schreien, dass Menschen umfielen und von Schüttelkrämpfen und Ähnlichem ergriffen wurden, sowohl aus Verzweiflung als auch vor Freude und Anbetung. Es ist hier durchaus nicht üblich, wie an anderen Orten, Gottesdienste bis spät in die Nacht oder bis zum nächsten Morgen abzuhalten, aber es geschah trotzdem ziemlich häufig, dass einige Menschen so tief betroffen und ihre Leiber so überwältigt waren, dass sie nicht in der Lage waren, nach Hause zu gehen, sondern gezwungen, sich die ganze Nacht in dem Gebäude aufzuhalten, in das sie zum Gottesdienst gekommen waren. Halleluja. Amen. Und das Ergebnis war eben tatsächlich, und das ist eben immer das Entscheidende, letztendlich extreme Überführung, Schmerz über den eigenen Zustand und am Ende extreme Freude, extremes Erfülltsein mit der Liebe Gottes. Ich habe jetzt vor kurzem habe ich gehört, wie ein Pastor erzählt hat, der mit jemandem befreundet ist, der Rektor einer christlichen Uni in Amerika ist und der 1995, 96 zu der Erweckung in Pensacola kam. Ja, da waren wir auch dort damals. Und es war wirklich eine echte Erweckung, wo Leute wirklich überführt wurden und erneuert wurden. Und dieser Rektor, also ein sehr intellektueller Mann, hat ihm erzählt, was er damals erlebt hat, als er nach Pensacola kam. Und er hat so beschrieben, er stand, da musste man ja sehr lange Schlange stehen, um in den Gottesdienst zu kommen, weil so viele Leute in den Gottesdienst wollten. Und er hat gesagt, als er in der Schlange stand, hat er schon sehr stark die Gegenwart Gottes gespürt. Ja. Aber er sagt, als er in den Raum reinkam und der Lobpreis losging, war es wie wenn ein Schrecken auf ihn fallen würde. Er sagt Terror. Ja. Er hat plötzlich einen solchen Schrecken gekriegt, vor Gott zu stehen und die Heiligkeit Gottes zu sehen, dass er plötzlich erkannt hat, ich kann nicht bestehen. Ja. Auf die Knie gefallen ist dieser Rektor, auf die Knie gefallen ist, Buße getan hat, einfach alles, was der Heilige Geist hochgebracht in ihm gezeigt hat. Und dann sagt er, und das fand ich das Interessante, weil genau das ist das, was letztendlich Erweckung beschreibt. Und dann sagt er, und am Ende, als ich bekannt hatte, als ich durchgebrochen war, am Ende wurde ich mit einer Liebe des Vaters erfüllt, wie ich es in meinem ganzen Leben noch nie erlebt hatte. Ja. Also das sind die Prozesse, die ablaufen bei dem, was man Erweckung nennt, weil dann bist du nicht mehr der Gleiche. Amen. Das eine ist, äußerlich von irgendwas berührt zu sein. Das eine ist, ein Wunder auch zu empfangen am äußeren Menschen. Aber das andere ist, tatsächlich im Herzen in der Tiefe transformiert zu werden. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Amen. Das ist das, was unser Land braucht. Wenn unser Land wirklich verändert werden soll, dann reicht es nicht aus, wenn wir alle Kranken heilen. Es reicht auch nicht aus, 1000 Tote aufzuerwecken, obwohl das alles dazugehört, ganz sicher. Aber was es braucht, ist wirklich dieses absolute Wunder der Überführung und der Transformation der Herzen. Amen. Und ich glaube, und vielleicht können wir damit schließen heute Abend, wie gesagt, ich mache das nächste Mal weiter, aber ich glaube, dass wir dafür im Glauben beten sollten, dass dieses Werk, das er bei uns schon ein Stück weit begonnen hat, aber dass es noch weiter vertieft und dass es noch mehr in die Breite geht und dass viele, viele Kirchen, Gemeinden und so weiter davon erfasst werden, noch tiefer. Weißt du, ich sage immer, Herr, geh noch tiefer. Weißt du, du weißt gar nicht, wie heilig Gott ist, bevor du seine Heiligkeit wirklich siehst. Ja, und es ist ganz normal, bevor du seine Heiligkeit wirklich siehst, denkst du, alles in Ordnung. Ja. Wie der Fini dachte, ich habe vor keinem Menschen Angst, ich fürchte mich vor keinem, aber als dann wirklich Gott kam, hat Gott ihn überführt. Ja. Ja, und so ist es. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns zusammen aufstehen zum Schluss. Lass uns eine Runde beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, für die Schule der übernatürlichen Weltveränderer, Herr. Und Herr, wir wollen diese Welt verändert sein, Herr. Wir sehen diese Welt, Herr. Wir sehen den schockierenden Zustand dieser Welt, Herr. Und letztendlich ist es tatsächlich so, diese Welt hängt tatsächlich eigentlich über dem Feuer der Hölle. Und es ist nur deine Gnade, dass wir noch nicht völlig in die Luft gegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nur deine Gnade, die unsere Länder noch überhaupt hält, im Frieden und im Wohlstand und all das. Herr, es ist nur deine Gnade, Herr. Aber Herr, gleichzeitig ist es auch so, es ist auch nur deine Gnade, die uns persönlich hält, Herr. Herr, weil du bist der heilige Gott, Herr, von Natur aus heilig. Und durch Jesus haben wir Anteil an deiner Heiligkeit. Und trotzdem gehst du in unseren Seelen noch immer tiefer, Herr, in der Verwandlung und in der Transformation, Herr. Und wir werden keine übernatürlichen Weltveränderer für diese Welt sein, wenn wir nicht selber verändert sind, Herr. Und deswegen sagen wir, Herr, beginne bei uns, Herr. Hier sind wir, Herr. Beginne bei uns mit deiner Transformation, Herr. Hier sind wir als deine Kinder und wir sagen, verändere unser Herz. Ja, brich unsere Herzen, Herr. Schockiere unsere Herzen mit dem, was dein Herz schockiert, Herr. Herr, schüttle unsere Gleichgültigkeit durch, Herr. Schüttle unsere Selbstgefälligkeit durch, Herr. Schüttle unsere Lauheit durch, Herr. Herr, schüttle uns durch, Herr, dass wir wirklich unsere Stimmen erheben mit Gebet und mit Flehen und sagen, komm, Heiliger Geist, komm und tu dein Werk an uns. Komm, rette uns, Herr. Komm, transformiere uns. Komm, erwecke uns, Herr. Erwecke unsere Herzen zu neuem Licht, Herr. Zu neuer Klarheit, Herr. Zu neuer Freiheit, Herr. Zu neuer Reinheit, Herr. Komm und erwecke die Menschen um uns herum. Die Menschen in unseren Familien. Die Menschen an unseren Arbeitsplätzen, Herr. Die Menschen in unseren Nachbarschaften, Herr. In unseren Städten, Herr. In unseren Nationen, Herr. Erwecke die Menschen, Herr, zu einem Bewusstsein, wer du bist, Herr. Zu einem Bewusstsein, wie heilig du bist. Zu einem Bewusstsein, wie rein du bist, Herr. Zu einem Bewusstsein, Herr, was du möchtest, Herr. Zu einem Bewusstsein auch gleichzeitig deiner Gnade, Herr. Halleluja. Und damit zu einem Bewusstsein deiner Liebe, Herr, deiner unendlichen Liebe zu uns, Herr. Herr, hilf uns wirklich durchzudringen, Herr. Herr, zu dieser Erfahrung, Herr, immer mehr, Herr. Zu dieser Erfahrung der Transformation, Herr. Herr, multipliziere diese Erfahrung, Herr. Multipliziere diese Erfahrung in unserem Land, Herr. Halleluja. Beginn einfach deine Stimme zu erheben. Beginn deine Stimme zu erheben und bete einfach mit deinen eigenen Worten. Bete mit deinen eigenen Worten. Bete für die Menschen um dich herum. Setz Transformation frei. Setz frei, dass sie erfasst werden von dieser übernatürlichen Überführung. Setz frei, dass sie erfasst werden von diesem übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes. Von diesem Durchbruch. Herr, schüttel durch, Herr. Oh, ja, bete im Geist, bete mit deinen Worten. Halleluja, korrabasia, karanamasho, korrabasia. Vater, mach unsere Herzen sensibel, Herr, für den Zustand der Seelen um uns herum. Herr, mach unsere Herzen sensibel, mach unsere Herzen weich, Herr. Herr, mach unsere Herzen weich für den Zustand der Seelen um uns herum, Herr. Herr, dass wir wirklich mit Zerbrochenheit beten, Herr. Herr, dass wir nicht länger gleichgültig sind, Herr, sondern dass wir den Ernst der Lage auch der Seelen um uns herum erkennen, Herr, die Dringlichkeit erkennen, Herr. Herr, so dass wir ihnen in Liebe dienen können, Herr. In Liebe und mit zerbrochenem Herzen, Herr, ihnen deine Botschaft bringen können, Herr. Fall auf uns, Herr, mit deiner Liebe, Herr. Fall auf uns, Heiliger Geist, ganz neu mit deiner Liebe, Herr. Oh, Halleluja, Herr. Fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Wirke dein Werk. Wirke dein Werk in diesen Tagen, Herr. Wirke dein Werk in dieser Zeit, Herr. Wirke dein Werk, Heiliger Geist. Korabasi karararabashi karararabasi karararamaso korororororo. Oh, rabasi ananamashi karararararara. Oh, Vater, wir glauben dir, Herr, dass du in dieser Zeit, Herr, was du damals zur Zeit von Finney, zur Zeit von Edwards, in Wales, an vielen anderen Orten der Welt, in Pensacola, Herr, zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten getan hast, Herr. Herr, dass du es in dieser Zeit wieder tust, aber Herr, so wie es dein Wort sagt, am Ende der Zeit, Herr, wird die Herrlichkeit dieses Hauses noch größer sein als die des früheren, Herr. Herr, so glauben wir dir für noch größere Herrlichkeit, Herr. Herr, wir glauben dir für noch mächtigeres Wirken, Herr. Wir glauben dir für noch tiefergehendes Wirken, Herr. Oh, wir glauben dir, Heiliger Geist, Herr. Herr, dass du gerade da, wo die Sünde so mächtig geworden ist, Herr. Herr, dass du dein Wirken umso mächtiger machst, Herr. Dass dein Wirken umso mächtiger hervorkommt in dieser Zeit. Dass dein Wirken umso stärker hervorkommt in dieser Zeit, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir glauben dir, Herr. Oh, wir glauben dir, Herr. Oh, wir glauben dir, Herr. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden, Herr. Wir glauben dir, dass du es tust, Herr. Wir glauben dir, dass du es tust. Und wir glauben dir, Herr, dass du unsere Gebete, die aus Zerbrochenheit gebetet sind, die aus Entschiedenheit gebetet sind, Herr, dass du diese Gebete gebrauchst, Herr. Herr, so dass es sich mächtig freisetzen kann, Herr. Um uns herum, in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Puh. Wow. Halleluja. 5 Minuten Pause. 9:10 geht's weiter. Halleluja.